Fritz Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Mit kleiner Verspätung, wie so oft mittwochs, sind wir da. Ich freue mich, dass ihr auch eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Wasser. Und ich frage euch, habt ihr schon mal dramatische Erlebnisse mit oder wegen Wasser gehabt? Stichwort Ertrinken, Stichwort Hochwasser, Stichwort Unfälle, oder ist euch mit bzw. im Wasser schon mal etwas Besonderes, Außergewöhnliches, Merkwürdiges, Abgefahrenes passiert, zum Beispiel am Strand, im Schwimmbad oder am See? Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe zum Thema Wasser. 0800 220 5050 oder mailt uns unter der bekannten Mailadresse domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist eine Anruferin und sie heißt Bea, 45. Guten Morgen, Bea. Hallo. Thema Wasser. Thema Wasser. Also meine schlimmste Erfahrung mit Wasser war der Ertrinkungsunfall meines Sohnes Dario. Mhm. Das heißt, er ist an einem Tag Ende Mai, es war schlechtes Wetter, es war kalt und regnerisch, hat er sich mit seinem Zwillingsbruder in den Garten geschlichen und ist dort in den Pool gefallen. Wie alt war er da? Er war 3,5 Jahre alt. Und wann war das? Das war am 31. Mai 2001. 2001. Mhm. Er ist in den Pool gefallen. Wie tief war der Pool? 1,40. 1,40. Mhm. Der Pool befand sich genau im... Befand sich im Garten. Ah. Und Dario konnte offensichtlich genau an diesem Tag die Türen aufschließen. Das war der Garten von eurem Haus? Das war der Garten von unserem ehemaligen Haus, ja. Ja. Ist er alleine rausgegangen? Nein, oder? Mit seinem Zwillingsbruder. Ich habe also 3 Söhne zu der Zeit gehabt. Und mein Ältester war 8, meine Zwillinge 3,5. Mhm. Die haben alle 3 im Kinderzimmer gespielt, während ich in der obersten Etage Wäsche wegräumte und zwischendurch mal immer gucken gegangen bin, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Und ich habe die beiden Kleinen auch noch gehört, als ich wieder runterging. Mein erster Gang war ins Kinderzimmer, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und da waren die beiden nicht mehr da. Mhm. Und mein Großer sagte, die wollten im Garten. Mhm. Ich habe dann instinktiv aus dem Fenster geguckt. Da konnte ich direkt auf den Pool gucken und da war es schon passiert. Dario lag bäuchlings mit dem Gesicht auf der Wasseroberfläche. Und da bist du wahrscheinlich sofort... Da bin ich natürlich sofort runtergerannt, ja, in den Pool gesprungen und habe ihn rausgeholt. Mhm. Und mir schoss dann nur durch den Kopf, das Gehirn braucht Sauerstoff, das Herz muss schlagen. Mhm. Und habe dann so gut ich konnte ihn reanimiert. Wie hast du das gemacht? Mit Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage. Ja, und währenddessen brachte mein damals 8-jähriger großer Sohn mir das Telefon, sodass ich währenddessen den Notarzt rufen konnte. Mhm. Und ja, so haben mein Großer und ich haben Dario dann somit retten können. Er hat es überlebt, ist aber seitdem schwerstbehindert. Was glaubst du, wie lange er im Wasser gelegen hat? So ungefähr. Maximal 3 Minuten. Ja. Und der Zwillingsbruder stand denn daneben? Der Zwillingsbruder stand völlig verstört daneben. Er war wohl gerade auch im Begriff, mir Bescheid zu sagen. Mhm. Und mit 3,5 hat er das natürlich nicht verstanden. Er hat dann hinterher gesagt, Dario wollte schwimmen. Mhm. Und Dario war so ein kleiner Lausebengel, der seinem großen Bruder sehr nachgeeifert hat. Und der Große war einen Tag zuvor in dem Pool schwimmen. Mhm. Und vermutlich wollte Dario das nachmachen. Der Junge hat es überlebt, aber er ist schwerbehindert, sagst du? Ja, er ist schwerbehindert. Wie sieht die Behinderung aus? Er kann sich nicht mehr aktiv bewegen. Das heißt, er sitzt im Rollstuhl. Er kann auch keine gezielten Bewegungen machen. Mhm. Er kann bedingt schlucken. Es reicht aber nicht aus, um ihn komplett zu ernähren. Er wird per Magensonde ernährt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz nimmt er mittlerweile wieder alles wahr. Er versucht zu kommunizieren über Mimik und Augen und hat neuerdings einen Sprachcomputer, mit dem er zurzeit auch noch übt, aber es funktioniert recht gut, sodass er für sich die Möglichkeit hat, sich auch anderen mitzuteilen. Ja. Das ist für ihn ganz wichtig. Sind die Gehirnfunktionen insofern normal, dass du sagst, dass er geistig auf einem normalen Level ist? Ich würde sagen, es ist kein normales Level. Es ist alles sehr verlangsamt. Die Reaktionen kommen auch verzögert, dass er das, dass er länger braucht, um Gehörtes oder Gesehenes zu verarbeiten. Ah ja. Aber die Reaktionen kommen. Wie lange hat er damals im Krankenhaus gelegen? Dario war 14 Tage auf der Intensivstation und ist von da aus direkt in die Frühreha gekommen und dort waren wir 8 Monate. Acht Monate. Mhm. Ist er ja heute schon, wie alt ist er heute? Er wird jetzt im November 12. 12. Habt ihr ihm das so erklärt, was mit ihm passiert ist? Ich habe sehr viel mit ihm geredet und ich habe mir immer Gedanken gemacht, was geht in dem Kleinen jetzt vor? Hat er Angst, dass ich böse auf ihn bin, weil er Blödsinn gemacht hat? Und ich habe da ganz offen mit ihm drüber geredet. Wir haben zusammen gelacht, ich habe mit ihm geweint. Und es ist auch heute noch so, dass ich ihm alles erkläre, was ich mache, was passiert. Und ich glaube auch, dass er eine ganze Menge davon versteht. Ich könnte mir vorstellen, dass du dir als Mutter oder ihr als Eltern euch danach große Vorwürfe gemacht habt, dass dieser Pool in eurem Garten war. Ist das so? Also ich habe da jetzt keine Schuldgefühle. Das ist für mich ein Unfall, wie er jederzeit passieren kann. Genauso wie du vom Auto angefahren wirst, wenn du über die Straße gehst oder er hätte die Treppe runterfallen können. Ich meine, Kinder sind unberechenbar. Und wenn man alleine mit 3 Kindern ist, hat man sie nicht immer alle im Blick. Die beiden waren 3,5, sagst du, 3,5 Jahre alt damals. Waren sie zum ersten Mal denn alleine im Garten? Nee, bestimmt nicht. Nein, die haben sonst immer Bescheid gesagt, Mama, wir wollen raus, Schuhe anziehen. Und dann bin ich auch immer mitgegangen in den Garten. Und das war wirklich das erste Mal, dass Dario die Tür aufgeschlossen hat und alleine rausgegangen ist. Ja. Also es gab da keinen Moment, dass du dir da irgendwie Vorwürfe gemacht hast. Wir hätten diesem Pool zuschütten müssen oder irgendetwas Ähnliches. Nee, das Einzige, was ich meinem Ex-Mann damals angekreidet habe, dass er den Pool nicht abgedeckt hat. Er hat zu der Zeit in Stuttgart gearbeitet und ich war die Woche über alleine. Und das war ein Pool, den ich nicht alleine abdecken konnte. Hätte eine Abdeckung das Unglück verhindert? Sind die Abdeckungen so straff, dass man dann nicht mitsamt der Abdeckung untergeht? Ich denke mal schon, dass diese Abdeckung einen 3,5-Jährigen ausgehalten hätte. Du hast ja noch ältere Kinder? Einen älteren Sohn, der war damals 8. Der war damals 8, ja, und ich habe jetzt noch eine fast 4-jährige Tochter. Ja. Ist der ältere Junge damals auch in diesem Haus aufgewachsen, wo es den Pool im Garten gab? Ja. Und da ist auch nie was dann passiert? Nein, da ist nie was passiert. Der Zwillingsbruder, der hat sich ja dann vermutlich ganz normal entwickelt. Von dem verunfallten Jungen. Ja. Sagt er heute irgendetwas, dass er Schuldgefühle empfindet? Nein. Mit 3,5, denke ich mal, hat er das Ganze noch gar nicht verstanden. Er hat dann hinterher mal erzählt, Dario wollte schwimmen. Und er hat das Ganze nicht wirklich verstanden. Das war doch sicher dann für die ganze Familie, eben auch für den kleinen Zwillingsbruder, dann damals, als es passiert war, ein wahnsinniger Schock. Natürlich. Wie seid ihr in der Familie mit diesem Schock umgegangen? Ich habe eigentlich immer ganz offen mit meinen Kindern drüber geredet und mein Ältester hatte damals, er hatte sich Vorwürfe gemacht und wäre ich doch mit in den Garten gegangen und habe ich auch gesagt, ich sage, du hättest es nicht verhindern können, ne? Also ich habe schon versucht, dem Großen die Schuldgefühle zu nehmen. Und natürlich sind sie betroffen, dass Dario jetzt anders ist. Aber sie gehen total liebevoll mit ihm um und sind doch froh, dass er bei uns ist. Ne? Wie ist die Perspektive? Wird er sein Leben lang auf Hilfe angewiesen sein? Ja. Ja. Es werden einige Verbesserungen mit Sicherheit noch erfolgen. Er macht gerade auf der kommunikativen Ebene sehr große Fortschritte. Ist er auf einer Behindertenschule? Ja, er ist auch auf einer Schule für Körperbehinderte. Ja. Das heißt also, die Perspektive sieht so aus, dass du dich so lange wie möglich um ihn kümmern wirst? Genau, solange ich es kann, werde ich für ihn da sein. Ja, und dann muss man sehen, wie sich die Sache dann weiterentwickelt. Ich glaube, dass das wirklich dann die erste große und sogleich schlimme Erinnerung bei dir war, als du das Thema Wasser gehört hast. Ja, erstens dafür und zweitens haben wir natürlich eine tolle Erfahrung gemacht mit einer Delfintherapie. Was ist das? Wir waren in der Türkei zur Delfintherapie, das heißt, Dario konnte 10 Tage am Stück jeden Tag mit Delfinen schwimmen. Und ich denke, durch die ganze entspannte Atmosphäre dort, durch die anschließende Familientherapie und durch die Delfine hat er gelernt, sich auf Dinge zu konzentrieren. Mhm. Er ist wesentlich wacher und aufmerksamer geworden dadurch und auch sehr entspannt. Das ist ja verrückt. Da hat ihm das Wasser sein gesundes, normales Leben genommen. Ja. Und dann hilft das Wasser im übertragenen Sinne ihm wieder zu einer gewissen Genesung, sage ich jetzt mal, zu kommen. Zumindest, dass er einen Fortschritt machen kann. Ja. Das ist ja eine tolle Sache eigentlich. Ja, ja. Also das möchten wir auch ganz gerne im nächsten Jahr noch einmal machen. Ja. Liebe Bea, dann wünsche ich dir für deine Familie und für den kleinen Darius. Darius, ne? Dario. Heißt du? Dario, Dario, mhm. Genau. Von Herzen alles Gute. Danke dir. Und dass er die Mama noch lange, so lange wie möglich an seiner Seite dann hat und die ihn betreut. Das wird er haben. Ja. Alles Gute wünsche ich. Danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt Wasser und ich frage euch, habt ihr mit Wasser, wegen Wasser schon mal etwas Dramatisches erlebt? Vielleicht sowas wie Bea gerade erzählt hat oder in einer anderen Richtung. Oder habt ihr mit im am Wasser schon mal etwas sehr Skurriles, Ungewöhnliches, Abgefahrenes erlebt? Im Badesee, am Badesee, am Strand, im Schwimmbad, wie auch immer. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Rolf und Rolf ist 62. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, Rolf. Ich habe, und das finde ich, ich finde es so erstaunlich, dass das Thema Wasser heute dran ist, weil ich habe am Freitag dieser Woche vor 10 Jahren in Spanien meine Schwester durch Ertrinken verloren und war auch dabei. Vor 10 Jahren in Spanien? Ja, also am Freitag dieser Woche, also am 18.09.1999, ist meine Schwester Beate auf der Insel Formentera, ist eine kleine Baleareninsel, ertrunken. Und ich kam in dem Moment an den Strand, als ganz, ganz viele Leute da standen und ich dann dahin gelaufen bin und ich dann hörte, deine Schwester Beate ist im Wasser. Ich wusste natürlich überhaupt nicht, was los war. Wie alt war deine Schwester damals? 47 Jahre alt. Und ich habe in dem Moment, stand ich natürlich total unter Schock. In dem Moment, als ich dann an diesen Strandabschnitt kam, ist sie gerade geborgen worden. Und ich habe dann zusammen mit einem Arzt, der dann auch an diesen Strand gekommen ist, versucht, meine Schwester eben zu retten, indem wir eben durch Medikamente und eben Mund-zu-Mund-Beatmung und eben durch Wiederbelebungsmaßnahmen. Und das Ganze hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert, aber ich habe natürlich immer total in dieser halben Stunde gehofft, schafft sie es nicht. Ich war deshalb so optimistisch, weil sie sich ja auch bewegt hat durch die Wiederbelebungsmaßnahmen. Bewegt sich ja der Körper, aber sie war wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt, als ich dann an den Strand kam, schon ertrunken, war schon tot. Das ist ja hochdramatisch. Da kommst du an den Strand und siehst, wie deine Schwester aus dem Wasser gezogen wird und bist dann noch die ganze Zeit dabei, während man sie versucht, oder du selbst ja auch, zurück ins Leben zu holen. Ja, ich habe auch ganz, soweit ich mich überhaupt an diese Schocksituation erinnern kann, ich habe ganz traumatische Erlebnisse gehabt in diesen vielleicht 30 Minuten. Was ich dann auch natürlich alles danach erfahren habe, dass meine Schwester Beate eine andere Frau, die im Wasser um Hilfe gerufen hat, retten wollte. Und Beate ist dann in dieses sehr bewegte Meer gegangen und hat man sie noch kurz gesehen und dann sind beide Frauen eben da ums Leben gekommen. Die andere Frau, die meine Schwester retten wollte, war schon vorher geborgen worden, lag schon vorher am Strand und beide Frauen sind dann eben ertrunken. Das war ein bewachter Strand? Da war schon ein Bademeister? Nein, es war kein bewachter Strand. Dieser Strandabschnitt, das sind natürlich alles Dinge, die ich erst sehr viel später gehört habe. Dieser Strandabschnitt war überhaupt nicht bewacht. Es gab also weder Bewachung noch gab es irgendwelche Warnsignale. Es gab keine Flaggen, es gab kein Flaggensystem. Vor 10 Jahren ging das so langsam los mit den Handys. Also man wusste auch gar nicht, welche Nummer man anrufen sollte. Also ja, im Grunde genommen gab es überhaupt nichts, muss man sagen. Weißt du denn, wer dann deine Schwester beobachtet hat und gesehen hat, dass da irgendwas schief läuft und wer dann auch versucht hat, sie zu retten? Also ich weiß natürlich, im Nachhinein hab ich ganz, ganz viel erfahren, auch eben durch Freunde. Ich habe ganz, ganz viel recherchiert und ich weiß, dass mehrere Menschen sie noch einmal gesehen haben, als sie draußen waren und eben dann auch registriert haben, dass die andere Frau sich in Not befand. Mhm. Es hat auch eine ganz, ganz bestimmte Dramatik, weil die andere Frau, die um Hilfe geschrien hatte, wenige Tage vorher zu diesem magischen Datum, nämlich am 9.9.1999, in Deutschland geheiratet hatte, mhm, und sie mit ihrem Ehemann dann nach Ibiza geflogen ist, Hochzeitsreise, und die dann nur einen Tag eben auf diese Nachbarinsel Formentera gefahren sind und es und eben auch noch auf Empfehlung eines, ich glaube, eines Reiseleiters auf Ibiza, die gesagt haben, fahrt doch bitte an diesen Strand, das ist ein ganz toller Strand. Und während dieser Hochzeitsreise, also ganz wenige Tage, nachdem die beiden geheiratet hatten, ist diese Frau eben ertrunken und ihr Ehemann war auch mit im Wasser. Also das war eine ganz war sogar mit im Wasser. Er war mit im Wasser. Und der konnte nichts machen. Der konnte nichts machen, der ist auch so gerade noch gerettet worden, ist dann ins Krankenhaus nach Ibiza, also auf die Nachbarinsel geflogen worden und hat dann überlebt, aber konnte in dem Moment genauso wie meine Schwester überhaupt nichts machen. Es gab aber eine Person oder mehrere Personen, die deine Schwester rausgezogen haben dann letztendlich. Das habe ich nicht mehr so ganz mitbekommen. Ich habe das nachher alles erfahren. Aber in dem Moment, als ich an den Strand kam, gab es schon mehrere Menschen, die eben diese Wiederbelebungsversuche gestartet haben. Und dann kam auch der Arzt. Also die Tatsache, dass der Arzt relativ spät erst da war, heißt ja auch, dass das ganz lange gedauert haben muss, bis meine Schwester überhaupt jetzt erst aus dem Wasser geborgen wurde. Ja. Und das war für Rettungsmaßnahmen eigentlich schon viel zu spät. Ich stelle mir gerade die Situation äußerst grauenhaft vor. Erstmal, dass du die ersten Eindrücke, die du gehabt hast, dann die Wiederbelebungsversuche und dann muss man feststellen, dass die Schwester verstorben ist. Man steht da am Strand, die Schwester liegt tot vor einem. Wie ging das dann weiter? Junge, ich muss dir sagen, dass das ist alles richtig, was du sagst. Das war ganz, ganz grauenvoll. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass ich im Gegensatz zu meiner Familie, zu dem Sohn meiner verstorbenen Schwester, zu meiner Mutter, zu meiner Familie, dass ich im Gegensatz zu diesen ganzen Personen dabei gewesen bin, weil ich so eine Chance gehabt habe, diesen Ertrinkungstod meiner Schwester zwar hautnah miterleben zu müssen, was wirklich grauenvoll und traumatisch war, aber auf der anderen Seite eben die Chance hatte, mich von ihr sozusagen auch verabschieden zu können. Ja, und du hattest die Chance, sie eventuell zurückzuholen. Die du ja auch genutzt hast. Ja, die ich ja auch natürlich nur mit meinen Möglichkeiten. Ich hatte aber immerhin, war ich bei ihr. Ich weiß noch ganz genau, ich habe ihren Körper berührt. Ich war bei ihr und keiner weiß ja, ob sie das vielleicht auch in diesem Moment noch mitbekommen bekommen hat. Also insofern muss ich das so ein bisschen relativieren. Auch gerade im Nachhinein, meine Gefühlswelt sah immer so aus. Gott sei Dank, dass ich ich will nicht sagen, dass ich das miterlebt habe, natürlich nicht, aber dass ich dabei gewesen bin. Dass du dabei warst, ich verstehe schon. Dass ich einen Zugang zu dieser Situation hatte. Wie war das denn? Warst du alleine mit deiner Schwester in Urlaub? Nein, ich war nicht mit ihr in Urlaub, sondern ich habe damals ein Haus gehabt auf der Insel. Sie hat mich auch besucht und sie hat so eine Liebe zu dieser Insel gehabt, dass sie zu allen möglichen Zeiten, wenn sie nur irgendwie ein paar Tage Zeit hatte, eben auf dieser Insel war. Also Sie war Inselfan, sie war total vernarrt. Und sie war immer bei dir dann? Da gehe ich davon aus, dass ihr schon ein gutes und inniges Verhältnis hattet. Ja, wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ja. Ich habe sie ja praktisch auch mit dieser Insel sozusagen konfrontiert. War sie eigentlich eine gute Schwimmerin? Ja, sie war eine sehr gute Sportlerin, sie war auch eine sehr, sehr gute Schwimmerin, aber nach meinen heutigen Erkenntnissen muss man das auch alles relativieren. Die Schwimmfähigkeiten spielen für solche Situationen, in denen Rückströmung eine Rolle spielen, so gut wie überhaupt keine Rolle. Das trifft sogar auf den hier bei uns in Köln oder überhaupt auf den Rhein auch zu. Das kann die besten Schwimmer kann das treffen und das hilft einem dann auch nicht, wenn man erstmal in irgendwelche Strömungen reingerät oder so und so weiter. Ja, das Allerschlimmste, was wahrscheinlich jeder von uns machen würde, ist gegen diese Strömungen anzukämpfen, weil man in dem Moment auch als sehr, sehr guter Schwimmer überhaupt keine Chance hat und eben seine Kraft vergeudet, die man ja später noch braucht, wenn man die Strömung wieder raus. Du kanntest dich aus. Wusstest du, dass dieser Strandbereich und dieser Wasserbereich ein gefährlicher Bereich war? Ja, ich wusste das. Ich gebe das auch ganz offen zu. Ich bin auch selber schon ich glaube, zwei oder dreimal in kritische Situationen gekommen, und zwar exakt an diesem Strandabschnitt, bevor meine Schwester hier ertrunken ist. Hattest du ihr das gesagt und sie gewarnt? Nein, das hatte ich ihr nicht gesagt. Man spricht ja über solche Dinge ganz selten. Wenn man sich in Not befindet, wenn man gerade noch raus ist, ist das ja fast schon peinlich. Mhm, ja? Und insofern haben wir das noch eigentlich nie zum Thema gemacht. Aber ich habe diese ganze Geschichte, das muss ich dann auch noch sagen, dem Zusammenhang, erst später zum Thema gemacht. Nachdem meine Schwester ertrunken war, hat sich mein Leben, das kann ich tatsächlich so sagen, radikal verändert, indem ich also mich europaweit gegen das Ertrinken engagiert habe. Mhm. Ich habe eine Hilfsorganisation gegründet, die heißt blausand.de, und kümmere mich seitdem, also man kann sagen in den letzten Jahren, um das Ertrinken in Europa. Also ich gucke mir die Badestrände an, ich mache da sehr viele Dinge. Wie heißt es? Blausand? Blausand.de. Das war deine Insel und du hast diese Insel sehr geliebt. Hast du diese Insel nach wie vor auch noch geliebt, nachdem deine Schwester dort umgekommen war? Ja, ich war nicht mehr so häufig da. Ich habe das Haus, was ich auf der Insel hatte, dann verkauft, weil meine Schwester auch immer in diesem Haus gewesen ist. Aber ich habe die Insel immer wieder besucht und werde sie auch jetzt übernächste Woche wieder besuchen. Was ist das für ein Gefühl, wenn du dann an diesem Strand vorbeigehst? Als ich das erste Mal da war, war das ein ganz entsetzliches Gefühl. Ich habe mit diesem Strand ganz, ganz vorsichtig genähert. Und ich erinnere mich noch sehr deutlich an eine Situation, das war im Folgejahr, also im Jahr 2000, dass ich plötzlich vier Menschen im Wasser sah. Und plötzlich der Meinung war, von diesen vier Menschen sind nur noch drei da. Mhm. Und dann habe ich diesen Strand ganz, ganz schnell verlassen und mir ging es unglaublich schlecht. Also ich merkte in diesem Moment, ich habe dieses Erlebnis überhaupt noch nicht überwunden. Aber heute, wenn ich dahin fahre, habe ich ein gutes Gefühl. Und du planst jetzt auch wieder dorthin zu fahren? Ja, ich fahre jetzt wieder dahin und versuche da etwas Urlaub zu machen. Mir wird es wahrscheinlich auf dieser Insel nicht gelingen, aber das ist auch nicht so wichtig. Ich danke dir für den Anruf, Rolf. Wünsche dir alles Gute und eine gute Reise. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss, Jürgen. Tschüss. 0800 220 5050 und unser Thema heute Nacht heißt Wasser. Was habt ihr mit oder wegen Wasser schon erlebt? An schlimmen Dingen, an dramatischen Dingen, aber vielleicht auch an vielleicht auch eher witzigen oder skurrilen oder eher abgefahrene Sachen. 0800 220 5050. Vanessa, 23. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Vanessa. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Ich hoffe, ich bekomme das jetzt hin. Ich bin ganz sicher. Vanessa, du hast angerufen zum Thema Wasser. Genau. Als erstes wollte ich ganz kurz sagen, dass ich die Organisation Blausand kenne. Ach, das ist ja toll. Dass ich die Arbeit sehr gut finde und dass ich auch die Insel von Formentera kenne und selber da war. Ich kann also verstehen, dass er sich verliebt hat. In die Insel, ja. Ja, das als erstes. Und als zweites wollte ich zum Thema Wasser mal eine etwas positive Wendung bringen. Gerne. Und leg zwar los. Ist es so, dass ich seit meiner Geburt im Rollstuhl sitze und also an Land, sag ich jetzt mal, nicht laufen kann. Mhm. Aber wenn ich ins Wasser gehe, kann ich laufen, dadurch, dass das Wasser mir das Gewicht nimmt. Verstehe. Warum sitzt du im Rollstuhl? Ist das eine Lähmung? Nee, das ist eine Spastik, eine Tetraspastik. Ach so. Also eine Spastik in allen vier Extremitäten. Achso, die Arme kannst du auch nicht richtig bewegen. Ja, das ist immer schwierig zu erklären, weil es ja sehr viele unterschiedliche Formen gibt. Ja. Also ich habe motorische Einschränkungen. Ja, auf jeden Fall sind die Arme auch betroffen, dann kann man sich das ja so grob auch vorstellen. Ja, so, genau. Und dann tun wir dich runter vom Rollstuhl und setzen dich ins Wasser. Was passiert dann? Ja, dann kann ich also die Beine runterdrücken durch das Wasser und kann dann halt laufen mit ausgestreckten Armen. Also das heißt, das darf aber dann nur ein flaches Becken sein? Nee, das kann auch, ich kann ja schwimmen. Achso, du kannst dann auch schwimmen, das funktioniert auch. Ja. Ach, das ist ja interessant. Es ist nicht ästhetisch schön, aber schwimmen kann ich. Also es ist nicht ästhetisch schön, aber du bleibst oben. Genau, ja. Das heißt, dich könnte man auch in den tiefen See werfen und du kannst schwimmen. Wäre kein Problem. Man sollte mich dann nach 5 Minuten aus dem See wieder rausholen, aber ansonsten ist es kein Problem. Das kann ich mir gut vorstellen. Oder ich erahne das. Natürlich können wir uns das alle nicht vorstellen, die, wenn nicht im Rollstuhl sitzen, wie das ist, im Rollstuhl zu sitzen, klar. Aber ich erahne so das Gefühl der Erleichterung, auch der Freiheit, wenn du im Wasser bist. Ja, da bist du ja ein anderer Mensch eigentlich, ne? So vom Gefühl her. Ja, also mittlerweile kann ich es natürlich besser trennen. Also es hat natürlich auch eine zweiseitige Seite, wie fast alle diese Geschichten, die mit Wasser zu tun haben. Es ist natürlich schon so, wenn du das erste Mal mitmachst und dann wieder aufs Land kommst oder dich deine Mutter da rauszieht und du willst dann laufen und das funktioniert nicht, denkst du dir natürlich schon so, okay, scheiß Situation. Das heißt, durch das Wasser hast du erstmal so ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, laufen zu können. Ja, genau. Ja. Also dieses Laufen, um es nochmal richtig klar zu machen, das funktioniert in flachen Gewässern. Und je tiefer das Wasser ist, dann ist das eine Art Schwimmbewegung und du bewegst dich dann fort. Ja. Genau. Du kannst so an Land, kannst du deine Beine gar nicht bewegen. Doch, aber halt jetzt, an Land muss ich mich halt immer festhalten, an Händen oder an Geländern oder so. Und im Wasser kann ich halt, wenn ich das mit den Armen ausbalanciere, halt, freilaufen. Nun braucht man ja zum Schwimmen auch Muskelkraft. Ja. Ich vermute mal, wenn du immer im Rollstuhl sitzt, dass deine Muskeln relativ erschlafft sind an den Beinen. Ja. Aber dennoch funktioniert das dann, dass du diese leichten Beinbewegungen dann doch im Wasser schaffst? Ja, also ich mache, ich sag mal, 80% über die Arme. Ach so. Also ich mache sehr, sehr viel über die Arme. 23 Jahre bist du alt. Mhm. Wann hat man dich zum ersten Mal ins Wasser gehievt oder gesetzt oder getan? Reingeschmissen. weiß ich nicht, aber relativ früh halt. Ich glaube so mit 5 oder 6 oder so. Kannst du dich dran erinnern? Hattest du da Angst? Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Ach. Also meine erste Erinnerung ist so der übliche Schwimmunterricht in der Schule. Mhm. So ab der 7. Klasse oder so. Ich erinnere mich, ich habe so mit 6 Jahren schwimmen gelernt und kann mich da genau noch erinnern, wie das war, dass ich Angst hatte, dann war das Schwimmbecken in Gummersbach immer so arschkalt, dass wir kleinen Kindern immer so zitternd davor standen, aber ich kann mich sehr gut erinnern und hatte dann auch ein riesen Erfolgserlebnis, als es dann funktioniert hat. So, wie oft gehst du jetzt schwimmen? Nicht sehr oft, weil mir das mit dem Anziehen und Umziehen und all das Stimmt. ist mir zu stressig. Da muss dann jemand bei sein, ne? Nee, das schaffe ich auch alleine, aber gerade weil ich es alleine mache, ist es halt besonders stressig. Ja. Und das ist mir zu blöd und die Luft ist mir zu stickig und so. Also die ganzen Umstände in diesen öffentlichen Schwimmbädern finde ich jetzt nicht so passend. Mein Onkel hat einen Pool im Garten, da mache ich das dann, wenn das Wetter es zulässt, schon mal öfter. Das ist natürlich schicker, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Wie geht denn das überhaupt in einem normalen öffentlichen Schwimmbad? Dann musst du doch mit dem Rollstuhl bis ans Becken fahren. Das darf man nicht, aus hygienischen Gründen. Und zwar gibt es in gut ausgestatteten Schwimmbädern sogenannte, wie heißen die Teile denn? Ich sag immer AOK-Shopper, weil man die nicht so bewegen kann. Mhm. Aber das ist natürlich nicht der offizielle Begriff. Na egal. Also so weiße Toilettenstühle wie im Altersheim mit Rädern runter. Ja. Und damit rollt man dann an das Wasser, weil die natürlich hygienischer sind als jetzt diese Straßenrollstühle, Klar. Die wir jetzt so benutzen. Also eigentlich müsste in jeder Badeanstalt, in jedem Schwimmbad, müsste eigentlich so ein, wie heißt das, AOK-Hocker? Ja, ich sage immer AOK-Shopper, aber das okay, ist nicht eigentlich müsste so ein Ding überall stehen. Ja, tut's aber nicht. Ja, toll, wie behindertenfreundlich wir in Deutschland sind. Ja. Kommst du denn dann alleine wieder raus aus dem Wasser? Ja, das geht. Ja. Also es kommt drauf an, es gibt ja einmal diese Leitern, die man hochlaufen muss und einmal diese Treppen. Mhm. Diese Treppen sind mir natürlich angenehmer, dann ist das Ganze einfacher. Die gibt es aber leider sehr häufig nur in diesen Babybecken. Ach so. Also die meisten Schwimmerbecken sind mit diesen Leitern ausgestattet. Also wäre da mal eine sehr pfiffige Anregung an die Kommunen, dass sie mal aber so schnell wie möglich ihre Schwimmbäder auch behindertengerecht umbauen. Ja, aber da können wir, also ich versuche das immer optimistisch zu sehen, aber wenn man es mal realistisch sieht, da können wir lange drauf warten. Also finde ich skandalös, finde ich schlimm, muss ich ja sagen. Wie ist es denn so, im Sommer traust du dich in einen See oder ins Meer auch? In Formentera bin ich das erste Mal im Meer geschwommen. Ich gehe ins Meer, wobei ich da natürlich sehr begrenzt dann mich bewege und jetzt nicht weit rausschwimme. Ja, da wäre ich auch vorsichtig. Ja. Das wäre zu gefährlich. Ja. Vanessa, was machst du so im Leben, sonst so? Studieren. Was denn? Soziale Arbeit. Mit dem Ziel, irgendwann was genau zu machen? Eine Ausbildung als Bürokauffrau, wenn ich fertig bin. Als Bürokaufmann, aber dann studierst du doch eigentlich das ganz Falsche, oder? Ja, ja. Ich habe 2006 angefangen mit der Vorstellung, ich werde dann Sozialarbeiterin und rette die Welt. Und habe dann Stück für Stück realisiert, dass ich, egal wie gut ich bin, die Welt auf gar keinen Fall retten werde. Nee, aber du kannst vielleicht so ein kleines bisschen dazu beitragen, dass einige Menschen es besser haben. Das reicht doch auch schon. Ja, sicher. Aber ich habe dann festgestellt, dass es nicht so ganz meine Welt ist und bewerbe mich jetzt auf Ausbildung zur Bürokauffrau. Will und kann ich dir natürlich nicht ausreden. Aber ich würde dir so sagen, ohne dass wir uns jetzt näher kennen, dass du mit dem Hintergrund deiner Behinderung natürlich eine hohe soziale Kompetenz hast. Weil du ja, das ist richtig. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich für ein Sozialstudium entschieden habe. Mhm. Aber gerade wenn du aufgrund einer Behinderung oder einer anderen Außenseiterposition eine besonders hohe soziale Kompetenz hast, musst du dich dann ja immer wieder damit beschäftigen oder sehr häufig damit beschäftigen. Aber vielleicht gäbe es ja auch so eine Verschmelzung, dass du das zu Ende studierst und als Bürofachkraft vielleicht in einer sozialen Vereinigung oder einem sozialen Werk arbeitest. Ja, das könnte man gegebenenfalls machen, wobei ich halt versuche, da zwischen dieser Lobbyarbeit für gehandicapte Menschen und einem normalen Leben eine Wanderung zu finden, einen Mittelweg. Ich verstehe. Und ja. Also wie auch immer, ich wünsche dir viel Spaß im Wasser. Ja, danke. Genieße die Erlebnisse im Wasser. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Abschluss des Studiums und vor allen Dingen dann bei der Berufsfindung später. Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Das war Vanessa. Und schon geht's weiter mit Corinna, 31. Hallo Corinna. Ja, hallo. Hallo. Corinna, du hörst mich. Erstmal zu dem Mädchen eben gerade, das finde ich ganz toll. Ja. Da ich auch MS erkrankt bin und auch nicht mehr so gut laufen kann. Also auch so gut wie fast gar nicht mehr. Mhm. Aber gut, okay, darum geht es jetzt nicht. Du hast zum Thema Wasser angerufen. Ja, genau. Es geht darum, dass ich im Jahre 2003 ist meine Mutter verstorben auf Mauritius. Und wunderschöne Insel im Indischen Ozean. Ja, wunderschön. Und das war genau am Ende von 2003 und wo wir es erfahren haben. Ja. Und dann sind meine Brüder und ich so schnell wie möglich am 01.01.2004 dorthin geflogen. Woran ist deine Mutter dort verstorben? An einer Überdosis Alkohol. Ach. Ja. Also sie hat dort Urlaub gemacht? Nein, sie hat dort gelebt. Ach, sie hat dort gelebt? Wie kommt das? Sie hat immer seit 8 Jahren vorher schon immer in der Weltgeschichte irgendwo gelebt. Ach so, eine Weltenbummlerin. Ja, genau. Sie war wie ein Vogel halt. Und hat sich da irgendwie so durchgeschlagen. Genau. Mauritius klingt ja eher so nach reiche Leute-Insel. Ja, es ist auch eine sehr reiche Insel. Sehr reich, wo man sehr viel Geld hinblättern muss, wenn man da in Urlaub fahren will. Aber so war deine Mutter nicht drauf. Nein. Sie hat ein bisschen Startkapital mit hingenommen, aber nicht viel. Was hat sie denn da gemacht, beruflich dann? Sie ist dort beruflich für Hotels am Strand gelaufen und hat versucht, irgendwelche Hoteltouren zu vermitteln. Ach so, also gejobbt, kann man sagen. Ja, genau. Mhm. So, Überdosis an einer Überdosis Alkohol. Ja, und sie wusste ganz genau, das, was sie da an diesem Tag zu sich genommen hat, dass sie das nicht überlebt, weil sie Diabetikerin war. Meinst du, es war Selbsttötung? Ja. Dann seid ihr hingeflogen, und zwei Brüder. Die sind jünger als ich und wir haben uns dann halt zusammengerauft, alle drei, und haben uns so schnell wie möglich den schnellsten Flug gebucht, weil wir wollten ja, dass sie bestattet wird und nicht, wir wussten ja, wir wissen nicht gar nicht, wie es weitergegangen wäre, ohne dass wir hingeflogen wären. Ja, wie war das denn dann? Dann seid ihr nach Mauritius geflogen, völlig fremde Welt, andere Kultur. Ja. Die Mutter ist gestorben. Wie ging das dann? Ja, wir hatten das Glück, dass meine Mutter, ihre Vermieter uns abgeholt haben. Ja. Am Flughafen und so. Wir hatten zwar auch Kontakt zur deutschen Botschaft hier in Deutschland, aber wo wir dort waren, haben wir die nicht gesehen, die deutsche Botschaft. War keiner vor Ort. Es war ja auch Silvester gewesen. Da waren alle im Urlaub. Jedenfalls haben wir dann alles Menschenmögliche getan, um ihr, ESC halt frei zu bekommen, da sie ja beschlagnahmt war von der Polizei. Ja. Weil das unklar war, ob es Selbsttötung war oder Mord. Ach so. Habt ihr sie dann frei bekommen? Ja. Ja. Mhm. Am 6.1. Und es war dann auch ganz eindeutig, dass es kein Mord war? Naja. Ja. Es war ganz eindeutig identifiziert. Sie wurde ja obduziert und alles. Was ist dann passiert? Ja, dann haben wir, mein Bruder wusste nur von diesem Wunsch. Also wir wussten zwar auch alle, dass sie nicht mehr nach Deutschland wollte, aber mein Bruder wusste von diesem Wunsch, dass sie eine Seebestattung wollte. Ach so. Und somit sind wir beim Thema Wasser jetzt. Ja, genau. Mhm. Genau. Ja. Ja, und dann haben wir alles, was in unserer Macht stand, dafür getan. Kann man das auf und in Mauritius, kann man das machen da? Das ist schwer, aber man kann es. Gibt es ein Krematorium auf Mauritius? Ja. Das gibt es? Ja. Ah ja. Gibt es, Gott sei Dank. Wir haben sie dort selber hinbringen müssen, mit einem Gott sei Dank örtlichen Leichenwagen. Ja. Ihr habt sie selbst hinbringen müssen, ihr habt den Leichenwagen gefahren, selbst? Wir waren mit dabei. Ja. Wir mussten selber dabei sein, wo sie in dieses Ding reingeschoben wurde zum Verbrennen. Und nach... Konnte man das sehen? Waren da alles. Man musste alles sehen, dass es ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Ja. Waren da so Glasfenster, dass man da in diesen Ofen reingucken konnte? Das nicht? Nein. Also den Verbrennungsvorgang musstet ihr euch nicht mehr... Nein, Gott sei Dank. Ihr habt nur gesehen, wie der Sarg reingeschoben wurde. Das war kein Sarg. Sie wurde ohne Sarg dort reingeschoben. Ach so. Ja. Ganz so nur der Körper oder war er in einem Tuch? Den Sarg mussten wir zwar mitkaufen, aber sie wurde ohne Sarg reingeschoben. Ja. Das hast du auch gesehen? Ja, leider. Wie kann man sich das vorstellen? Beschreib mir das mal. Furchtbar. Also ich wünsche es keinem. Wirklich nicht. Sie lag dann auf so einer Bahre? Ja. Wie auf so einem Pizzawender. Oder wie man Brot aus dem Ofen holt. So ein Wender halt, noch größer. War sie angezogen? Ja, dafür mussten wir sorgen. Einen Abend vorher mussten wir aus ihrem Kleiderschrank raussuchen, was hat sie gern getragen. Ja. Du lieber Gott. Und musstet ihr selbst sie gar noch da drauf bringen? Wir haben Gott sei Dank einen Einheimischen gefunden für ein bisschen Geld, der das gemacht hat. Ja, und hat sie dann vollständig angezogen. Und musstet ihr sie darauf legen auf diese... Nein, Gott sei Dank nicht. Das auch nicht. Mhm. Nein, aber wir mussten dann nach 4 Stunden wieder dort sein, an diesem Krematorium. Und erst wo wir dort waren, ist dann der restliche Bestandteil von ihr rausgeholt worden aus dem Ofen, was übrig geblieben ist. Und das habt ihr dann auch gesehen? Ja, wir mussten dabei sein. Ihr habt das gesehen, wie die Asche zusammengekehrt wurde oder wie man das auch immer macht? Oder war die aufgefangen in einem Behältnis? Nein. Die lag einfach so da? Ja. War die Mutter vollständig verbrannt? Oder? Es waren noch irgendwie kleine Stücke und sowas vorhanden, aber ich habe dann auch nicht so genau hingeguckt, ich wollte es gar nicht sehen. Mhm. Ja, und wir haben dann es war wie eine Geschenkbox, wie eine Geburtstagsbox, wo das reingefüllt wurde und was wir dann bekommen haben. Wie groß war die? Nicht größer als ein Schuhkarton. Mhm. Und dann hat man euch diesen Schuhkarton in die Hand gedrückt, das ist jetzt die Mutter? Ja. Ja, genau. Und dann haben die gesagt, jetzt fahrt zum Meer oder macht, was ihr wollt. Nee, das hat die nicht mehr interessiert. Das ist dann unsere Sache gewesen. Achso, da hat sich keiner drum gekümmert. Nein, da hat sich niemand drum gekümmert. Niemand. Wir hatten auch keinen Pfarrer dabei oder jemand örtlichen hatten wir auch nicht dabei. Wir hatten Glück, dass die Vermieter uns ihren Katamaran dann zur Verfügung gestellt haben abends, dass wir rausgefahren sind. Und haben dann unsere eigene Bestattungszeremonie gemacht. Wie habt ihr die gemacht, die Zeremonie? Ja, wir haben vorher halt einen halben Blumenstand gekauft. Mhm. Und dann sind wir rausgefahren. Und meine Brüder haben das Gott sei Dank gemacht mit der Box, die wir hatten. Mhm. Die sie dann halt reingekippt haben ins Meer. Und meine Brüder haben eine Rede geschrieben, der eine mit mir zusammen, der andere auf eine andere Sprache für die Inselbewohner, die dabei waren. Und hat man diese Box als Ganzes im Meer versenkt oder hat man sie aufgemacht und die Asche verstreut? Ja, meine Brüder haben sie erst aufgemacht und haben es als Asche im Meer versenkt. Mhm. Und dann ganz zum Schluss haben sie die Box aber auch treiben lassen. Mhm. Aber das hat nichts mehr mit der Asche zu tun. Mhm. Ja, und die ganzen Blumen halt drumherum. Aber ich wollte das nur mal erzählen, weil erstens, weil es verdammt schwierig ist, sowas zu erleben, ja, was ich auch niemandem wünsche. Ja, das glaube ich allerdings auch, ja. Und dann, weil ich schon oft gehört habe, dass so viele Seebestattungen, habe ich schon oft gehört, auch bei dir in der Sendung. Mhm. Und das ging alles einfach so mit Behörden ab. Mhm. So. Ja, ja, hier in Deutschland ist das alles klar geregelt. Und dann geht auch eine Urne, wird dann versenkt, die löst sich irgendwann auf und da ist ein Pastor dabei und dann ein Schiff fährt raus und so weiter. Aber ihr musstet alles selbst machen. Alles selber machen. Ich finde ja am erschütterndsten und am furchtbarsten, dass ihr quasi eure Mutter selbst verbrennen musstet, dass ihr dabei wartet. Ja, gut, wir hatten ein Krematorium, aber wir mussten bei allem dabei sein. Ja, so meine ich es, dass ihr da hingefahren musstet. Und wir haben uns dann 4 Stunden haben wir uns einfach auf der Insel irgendwo umgeguckt, in der Zeit, wo sie verbrannt ist. Mhm. Ja, aber überall, wo wir waren, haben wir trotzdem den Rauch aufsteigen sehen. Mhm. Ja, nach 4 Stunden konnten wir dann wieder hinkommen. Was auch nicht viel besser war. Das war ja dann noch. Wie lange warst du dann danach noch auf der Insel? Wir waren dann noch 2 Tage da, weil wir keinen Flug früher bekommen haben. Mhm. Ja. Bist du danach noch jemals wieder dorthin geflogen? Nein. Nein. Nein, aber meine Brüder und ich haben das vor. Mhm. Ja. Weil, wenn man so will, es ist eine wunderschöne Insel. Die ist wunderschön. Ja. Wie war denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, das ist ja eben nicht so toll. Und in diesem Jahr, wo das passiert ist, wollte sie sich auch nochmal mit mir treffen und ich habe es aber abgelehnt. Ach so, und dann kommt auch so eine Gewissensbelastung auch noch dazu. Ja, genau, das hat dein Redakteur auch gesagt, ja. Mhm. Stimmt auch. Ja, ich frage dich. Nee, stimmt auch. Obwohl, was sie ja nicht wissen konnte. Also ich konnte es ja nicht wissen. Mhm. Aber offensichtlich hatte sie ja dann doch große seelische Probleme auch, wenn sie das getan hat. Ja, wahrscheinlich. Die ihr gar nicht so mitbekommen hat. Weil sich hat. Alle von ihr abgewandt haben irgendwie. Auch meine Brüder irgendwie haben sich auch abgewandt. Wie lange war sie denn schon unterwegs auf Reisen in der Welt gewesen? 8 Jahre. 8 Jahre. Ja. Mhm. Und da waren einige Inseln dabei. Mhm. Egal wo. Aber weißt du, dass ihr dann, du und deine Brüder, habt wirklich das Menschenmögliche getan, um eurer Mutter die letzte Ehre zu erweisen. Das heißt, ihr habt euch um alles perfekt gekümmert. Das war ein so harter Weg, aber ihr habt es gemacht. Ja, wir haben es versucht. Ja, ihr werdet es auch richtig gemacht haben, so wie du es mir gerade geschildert hast. Besser hätte man es nicht machen können, in der Situation dort unten. Es ist halt dort schwierig, ja. Mhm. Das war auch sehr beschwerlich, der ganze Weg, die ganze Reise. Mhm, das glaube ich. Aber ich bin trotzdem heute noch froh, dass ich auch mitgeflogen bin. Ja, das glaube ich auch. Ja. Dann versteht man, oder dann ist der Tod einem fassbarer, dass sie gestorben ist und man hat alles miterlebt. Mhm. Ja, und sie wollte es halt so. Mhm. Und wir haben es halt so gemacht. Ja. Liebe Corinna, ich danke dir, dass du uns das erzählt hast. Das war sicher, ich habe es schon gemerkt in deiner Stimme, auch nochmal nach all den Jahren doch sehr schwer für dich. Und dann kommen die Erinnerungen hoch. Ja. Mhm. Aber ich finde, dass ihr das Richtige gemacht habt. Und dass du da wirklich für dich gut dastehst. Wir hoffen, dass sie ihren Frieden findet oder gefunden hat. Ja. Alles Liebe wünsche ich dir und vor allen Dingen wünsche ich dir gute Besserung und gute Gesundheit. Du hast eine Andeutung vorhin gemacht, dass du auch krank bist. Ja. Alles Gute von Herzen. Okay. Auf Wiederhören, Dank. Corinna. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht's mit dem Alex. Und der ist 34. Hallo Alex. Ja, hi, grüß dich. Hallo Alex. Ja, du hast dich auch zum Thema Wasser gemeldet. Ja, aber ich verbinde mit Wasser eigentlich nur fröhliche Dinge und Glück und Freude. Und wenn ich dann eine Vorrednerin höre, das ist schon ziemlich heftig. Ja, also, aber alles existiert nebeneinander. Insofern kannst du guten Gewissens auch deine Geschichte jetzt erzählen und deine freudigen Sachen, die du damit verbindest. Leg mal los. Also ich bin Taucher und für mich ist Tauchen eine total entspannende Sache. Du bist halt, du tauchst halt, ich habe einen relativ stressigen Job, ich bin im Vertrieb tätig. wenn du dann im Urlaub bist, springst von dem Boot und bist einen Meter unten, du hast absolute Ruhe. Du tauchst wirklich ein in eine ganz andere Welt. Ja, tatsächlich, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes dann. Ja, du hast auch ein ganz anderes Körpergefühl dann. Ja, das hat die Vanessa vorhin schon erzählt, die im Rollstuhl sitzt, aber das andere Körpergefühl hat man als Nichtbehinderter natürlich auch. Ja, wobei ich das, was die Vanessa eben gesagt hat, gut nachvollziehen konnte, weil du es irgendwie auch als Nichtbehinderter ähnlich erlebst. Ja. Und du siehst auch Rollstuhlfahrer, die diesen Sport auch ausüben. Ja. Also, die brauchen halt Hilfe beim Einstieg, aber die haben dann tatsächlich so Handflossen, das ist wie Handschuhe, und die können dann tauchen. Ja. Halt dann mit einer Schwimmbewegung. Ja. Unser einer braucht die Hände nicht, der benutzt für alles seine Füße, die Flossen, die wir am Fuß haben. Machst du denn auch große Fernreisen und suchst bestimmte Ziele auf, um tief in die Meere zu steigen? Ja, ich habe natürlich ein paar Träume. Bisher war das Weiteste, was ich gemacht habe, das Rote Meer in Ägypten. Na, immerhin. Das mache ich allerdings jedes Jahr. Wie tief tauchst du da? Also in Ägypten gibt es eine maximale Tiefengrenze in der Regel von 30 Metern. Es gibt Gebiete, wo es erlaubt ist, tiefer zu gehen. Ich stelle mal ein paar vielleicht auch dumme Fragen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung von Tauchen. Wenn man 30 Meter tief taucht, kann man, wenn man plötzlich irgendwie Schmerzen hat oder Panik, ganz schnell wieder hoch, oder geht das schon? Muss man da vorsichtig sein? Theoretisch kann man einen Notaufstieg machen, ja, aber man sollte es vermeiden. Also erstmal, wenn du Panik bekommst, ist das in der Regel noch kein Grund aufzusteigen. Im Gegenteil, ist dann das eigentlich sehr gefährlich. Und also das, du musst dir vorstellen, dass Luft komprimiert wird, wenn du runtergehst. Du hast Luft in deiner Pressluftflasche, die du auf dem Rücken trägst. So, jetzt ist da, sag mal, in so einer Flasche sind 6 Liter drin. So, jetzt gehst du 10 Meter runter, dann wird die Luft durch den Druck, du hast auf 10 Meter Tiefe, hast du nicht mehr ein Bar. Ein Bar ist der normale atmosphärische Druck der Atmosphäre, die auf dir lastet. Wenn du so rumläufst an Land, dann gehst du 10 Meter runter, hast du den doppelten atmosphärischen Druck, das sind 2 Bar. Ja, und so weiter. Und 2 Bar bedeuten aber auch, dass das Volumen der Luft innerhalb deiner Flasche sinkt. Die Dichte verdoppelt sich. Ich glaube, jetzt wird es zu kompliziert. Jetzt wird es zu kompliziert. Ja, also auf jeden Fall kann man bei 30 Metern noch schnell hochgehen. Ab wie viel Meter Tiefe kann man denn wirklich nur sehr langsam nach oben gehen? Also für einen Sporttaucher ist die maximale Tiefengrenze, sagt man, 45 Meter. 45 Meter. Dann beginnt das technische Tauchen, wo die dann mit Heliumgemischen arbeiten. Das sind dann aber wirklich Profis. Ich habe von Tauchen insofern keine Ahnung, weil ich, obwohl oft schon die Gelegenheit hatte, aber es nie getan hatte, weil ich... Hast du was verpasst? Ja, weil, nee, ich glaube es, aber das geht nicht, weil ich so ein klein bisschen auch so auf dem Land unter Platzangst leide. Also Aufzüge meide ich zum Beispiel. Und da hätte ich das Gefühl, wenn ich so da unten eingesperrt bin, ich kann nicht sofort dahin, wo ich will. Du bist ja nicht eingesperrt. Ja, aber du erlebst deine Weite. Du erlebst das krasse Gegenteil. Sei denn natürlich, du schwimmst in eine Höhle oder so. Aber was hast du denn an besonderen oder spektakulären Dingen unten schon gesehen oder erlebt? Gut, das ist mal die Frage, was man als spektakulär bezeichnet. Naja, ich will jetzt eine Begegnung mit einem Hai hören oder sowas. Ja, kann ich dir von erzählen. Ehrlich? Ja. Ehrlich? Ja, klar. Aber ich finde Haie also Haie sind irrsinnig elegante Tiere. Aber gefährliche Tiere. Hast du gesagt, nicht elegante Tiere? Die sind irrsinnig elegant. Aber auch furchterregend, oder? Beeindruckend, nicht furchterregend. Wie nah warst du an einem Hai schon dran? Also das nächste war, da ist einer so ungefähr 2 Meter an mir vorbeigeschwommen. Und da kriegt man nicht Angst? Du bist so fasziniert von dem Tier, du kriegst keine Angst mehr. Es könnte ja sein, dass der noch nicht gefrühstückt hat. Ja, der wird mich aber nicht fressen. Bist du sicher? Ja, ziemlich. Warum? Also Haie mögen Fisch. Haie mögen Krebse, Langusten, Haie mögen kleine fette Robben, aber Haie. Haie mögen keine Menschen, Haie mögen kein Fleisch. Der Hai kennt sich ja nicht so auf der Welt aus. Er könnte ja denken, oh, das ist aber ein interessanter, fremdartiger Fisch, den verspeise ich jetzt mal. Es gibt aber einen Trick. Nämlich? Haie sind nicht besonders intelligent. Aha. Du musst dich, wenn Haie kommen, A, darfst du sie nicht aus den Augen lassen. Mhm. Und B, du musst ihm eine Möglichkeit geben, wegzukommen. Mhm. Und geh in die Senkrechte. Mhm. Bleib nicht waagerecht, geh in die Senkrechte. Okay, ich merke mir das. Der Hai schwimmt auf dich zu und dann denkt er sich, boah, ist der groß. Ah. Sehr geschickt. In Ruhe. Sehr geschickt. Ja. Hat mir Gustav beigebracht. Als ich gerade das Thema Hai angesprochen hatte, wolltest du aber was anderes erzählen auf die Frage, was hast du Spektakuläres erlebt unten schon oder gesehen? Ja, also es ist halt immer die Frage, was du als spektakulär empfindest. Ich persönlich, mein spektakulärstes Erlebnis war eine Schildkröte, die mich immer geknufft hat. Und dann habe ich sie am Hinterkopf gestreichelt und dann schwamm sie den ganzen Tauchgang neben mir her. Ach, eine große Schildkröte, Kröte? Ja, so eine normale Karettschildkröte, so eine Wasserschildkröte, so. Wie groß sind die? Also die Panzer Durchmesser, so ein Meter. Meter, das ist schon ganz ordentlich schon. Ja. Dann hast du dich mit der Schildkröte angefreundet? Nee, die war neugierig halt. Die fand das spannend und da ist sie halt mal mitgeschwommen. Ja. Können die einem auch irgendwas tun, Schildkröten? Die können fies beißen. Ah ja, ja. Ja, die Kleinen können das ja schon, die kleinen Landschildkröten. Ja, die sind sind auch launisch. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja. Aber grundsätzlich gilt da unten sowieso, ich fasse nichts an. Ach so, das ist... Sei denn, das Tier fasst mich an, das ist was anderes, aber ich fasse nichts an. Ja. Hast du auch schon Begegnungen mit Delfinen gehabt? Ja, bei meinem ersten Tauchgang im Roten Meer. Da stehe ich ja nicht allein auf der Welt, aber die mag ich sehr, die finde ich tolle, tolle Tiere. Aber nicht unbedingt ohne, die können ganz schön gefährlich werden. Ja, inwiefern? Im Gegensatz zu einem Hai ist ein Delfin hochintelligent. Und ja. Wenn ein Delfin angreift, greift er an aus Aggression. Mhm. Es kann Aggression sein. Es kann natürlich auch Schutzverteidigungsverhalten sein. Da würde er dir aber Signale senden. Also wenn zum Beispiel so Junge dabei sind und so. Ich fasse grundsätzlich nichts an, auch keinen Delfin. Man soll auch nichts anfassen. Ja, ja. Du sollst dir auch nicht gewöhnen daran. Das ist ja kein Streichelzoo. Das ist die freie Wildbahn. Absolut, ja, ja. Definitiv, definitiv. So, aber sie sind halt lustig. Ne? Sie sind verspielt und sie als Taucher blinkst du, glitzerst du. Ich habe so einen Shaker, das ist so eine Art Rassel, damit gibst du die Unterwassersignale. Mhm. Finde ich natürlich irrsinnig spannend. Mhm. Da quietscht man so an den Gummischläuchen und so. Das finde ich hochinteressant. Ich habe neulich in Zeitung einen Artikel gelesen über den Trainer, der damals vor 30 oder 40 Jahren die Flipper-Delfine trainiert hat aus der Fernsehserie. Kennst du die noch? Ja, die Serie kenne ich. Ich fand sie damals toll, aus heutiger Sicht schwört mir der Kamm bei sowas. Absolut, absolut. Und dieser Mann ist heute ein alter Mann und der setzt sich sehr für die Freiheit der Tiere, der Delfine ein und sagt im Nachhinein, dass das die größte Tierquälerei überhaupt war, diese Tiere so abzurichten für die Fernsehserie. Und ist auch ein großer Kritiker von Delfinarien. Weil ja, er sagt, ich auch, Bist du auch? Bin ich auch, ja. Also teile ich zu 100% diese Meinung. Auch wenn die Betreiber der Delfinarien sagen, das Wasser ist genauso wie das Meerwasser und die haben Freiheiten. Ja, die haben Freiheiten. Die haben, was weiß ich, dass das ein großes Becken ist. Das ist immer noch ein Becken mit Mauern, das von Mauern begrenzt ist. Ist für die ein Witz, ne? So ein Becken. Und so ein Delfin, das ist ein Zugtier, das hat Freiheit, der braucht Platz. Wenn der auf Geschwindigkeit kommt, dann erreicht er Geschwindigkeiten schneller als jedes Schnellboot. Ja, ja. Der braucht Platz. Der muss seine. Das ist. Nein. Alex, meine Sendung das ist gleich. Als würdest du in einer 2x2 Meter Zelle sitzen. Genau, ja. Ja, ich bin da auch immer für die Freiheit der Tiere und will das mir gar nicht angucken im Delfinarium. Alex, was ist dein Traumziel? Südafrika. Südafrika, das Meer vor Südafrika. Ja, die Kelpfelder und das ist die Kinderstube des Weißen Hais. Ah. Da würde ich super gerne mal tauchen. Da wünsche ich dir, dass du bald dahin reisen kannst und dass du tolle Erlebnisse hast. Danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Alles klar. Tschüss. Nein, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Malte Imels und morgen sind wir wieder ganz frei und offen für alle eure Themen. Wenn ihr gerne anrufen wollt, dann meldet euch schon ab 0 Uhr. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. 0800 220 5050. Ansonsten 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye. Ciao.